sah auch ihre Garben voll Pracht. Die legten sie Jesus zu Füßen. Doch ich hab nur Blätter gebracht. Thank you. brachten Garben dem Herrn. Ich hab nur Blätter gebracht.